Zeigen, was niemand sehen will. Quanten, die zerbrechen. Und ein Gift, das in 24 Stunden tötet. Wenn der Mordversuch beginnt im Schatten der Nacht, reißen Quanten die Kerne auf in Überlicht schneller Macht. Nicht von Natur aus tödlich, nur wenn man sie bricht. Doch dann wird ihr Echo zum tödlichen Licht. Im Versuch, sie zu zerstören, wird ihr Leuchten giftig glühen. Romulaner fallen leise, doch die Strahlung bleibt bestehen. Quanten sind giftig, wenn man sie zerreißt. Ihr Echo vergiftet, was du nicht weißt. Binnen 24 Stunden ein Husten so schwer und kein Romulaner lebt dann mehr. Bitter Zerfall singt ein unsichtbares Lied. Die Strahlung vergiftet, was weiterzieht. Ein Blitz im Raum, ein Körper so klar. Doch das Gift bleibt zurück, unsichtbar. Der Beweis im Licht der Nacht, ein Romulaner, der schießt und sich selbst ins Grab gebracht. Tötet niemals die Ricky-Zwillinge und rührt ihre 22 Hausspatzen nicht an. Denn wer sie vernichtet, entfesselt täglich Maschinengewehrsalven, die nichts als Schmerzen bringen. Hochschmerzhafte String-Radioaktivität, die sich wie ein Fluch durch das Universum frisst.